Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Vor rund 11.000 Jahren hat der Mensch gelernt, Getreide zu kultivieren und dauerhaft davon zu leben. Dafür ist er sogar sesshaft geworden. Der Beginn der Weltgeschichte des Backens. Die Geschichte von Not und Brot. Triptolemos wird von Demeter mit Ehren beschenkt. Sie unterweist ihn im Ackerbau und sendet ihn aus, die Menschen den Getreideanbau zu lehren. Auf seinem von Drachen gezogenen Wagen fliegt er über ganz Griechenland und streut Getreidesamen aus. Getreide und Brot spielen in der griechischen und römischen Mythologie eine bedeutsame Rolle. Demeter, die griechische Fruchtbarkeitsgöttin, hieß bei den Römern Ceres. Von Cato dem Älteren wissen wir, dass Ceres 12 Untergötter beschäftigte, deren Zuständigkeit vom Pflügen über das Jäten bis hin zur Ausgabe des Getreides reichte. Ihnen allen wurden im alten Rom öffentlich Opfer dargebracht, bevor es an die Aussaat ging. Fiel die Ernte gut aus, dann war das Volk satt und zufrieden. Wuchsen Weizen und Gerste schlecht, dann musste man eine nahende Hungersnot befürchten. Kluge Herrscher sorgten dafür, dass das Grundnahrungsmittel niemals knapp wurde. Rechtzeitige Importe konnten Aufstände abwenden. Im alten Rom wurde in der vorchristlichen Zeit Getreide und Brot kostenlos verteilt. Bis in die Neuzeit war in vielen Ländern der Brotpreis amtlich geregelt. Im benachbarten Österreich bis in die 1970er Jahre. In der Märchen- und Sagenwelt geht es um Brot, auch in den Religionen. Dazu Isabel Greschert, die das Ulmer Brotmuseum leitet. Brot spielt im christlichen Abendmahl eine zentrale Rolle, aber auch in anderen Kulturen, auch im Judentum ist es das Brot, das den Sabbat einläutet. Und das ist, wenn man an die Anfänge der sesshaften Menschheit zurückgeht und sich klar macht, wie lange schon Menschen mit Brot agieren und Brot die Lebensgrundlage jahrtausende lang war, dann ist das einleuchtend, dass es auch im Kult eine große Bedeutung hat. Zumal Brot einmal so ein Alltagsobjekt ist, was jeder kennt, jeder kann es machen, jeder geht damit um, jeder isst es. Es ist also nichts Abgehobenes. Aber es ist doch etwas, in früheren Zeiten zumindest, was ein gewisses Geheimnis birgt. Denn das Brot gelingt nicht immer gleich. Denn geheimnisvolle Bakterien und Hefen sorgen beim Backen immer wieder für Überraschungen. In einem Ulmer Salzstadel aus dem 16. Jahrhundert werden Exponate rund ums Brot gezeigt. Von ägyptischen Grabbeigaben über handwerkliche Gerätschaften bis hin zu alter und moderner Malerei rund um die Ehre und das Gebäck. Getreide wird kultiviert seit der Sesshaftwerdung des Menschen vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren und ging aus vom sogenannten fruchtbaren Halbmond. Das ist das Gebiet um Türkei, Syrien und hat sich von da aus über die ganze Welt verbreitet. 11.000 Jahre. Das ist in der Geschichte der Menschheit keine lange Zeit. Bereits vor 1,7 Millionen Jahren gab es die ersten Feuerstellen, wo man auch Reste von Wildgetreide gefunden hat, das offenbar zunächst geröstet wurde. Dann haben Menschen angefangen, Getreide zu kultivieren. Und ständig eben davon zu leben. Dafür mussten sie natürlich auch sesshaft sein, denn sie konnten ja ihre Kornfelder nicht alleine lassen. Die Menschen hatten herausgefunden, dass aus einem Körnchen eine neue Pflanze wuchs. Eine bahnbrechende Entdeckung. Der jungsteinzeitliche süddeutsche Pfahlbauer kannte bereits 10 Sorten Getreide, wie Ausgrabungen gezeigt haben. Gerste, Weizen und Hirse wurden schon damals angebaut und zu Brei verarbeitet. Doch zuvor musste gepflügt, gedroschen und gemahlen werden. Später mit Hilfe der domestizierten Auerochsen. Rinderzucht gibt es etwa seit 8000 Jahren. Und die Arbeit der Bauern blieb über viele Jahrtausende relativ unverändert, so Isabel Greschert. Eigentlich finde ich interessant, dass ich von der Jungsteinzeit über die altägyptische Bäckerei und Antike bis dann hin in die frühe Neuzeit sich gar nicht so viel verändert hat. Der richtige Paradigmenwechsel kommt dann mit der Industrialisierung. Wann gab es das erste Brot? Sicher belegt ist nur, dass die alten Ägypter vor 6000 Jahren gebacken haben. Sie haben die Triebkraft der Hefe genutzt, allerdings ohne zu wissen, welche geheimnisvollen Helfer den Teig wachsen ließen. Die Geschichte wird so überliefert. Eine Sklavin im alten Ägypten hatte etwas Getreidebrei vergessen, zu den üblichen harten Fladen zu backen und ihn in der Sonne stehen lassen. Nachdem er zu gären begann, bekam sie einen großen Schreck wegen der Verschwendung und buk diesen Fladen doch noch. Er blähte sich aber beim Backen auf, und so hatte sie das erste Mal in der Geschichte ein aufgegangenes Brot gebacken und den Sauerteig erfunden. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass sich dieser Zufall an vielen Orten gleichzeitig ereignet hat. Die Menschen merkten, wenn man den Teig in der Wärme ruhen lässt und später backt, entsteht lockeres Brot statt des harten Fladen. Immerhin, das ausgebackene Brot erwies sich als wesentlich haltbarer als der Brei, der meist gegessen wurde. Auch zum Mitnehmen war das Fladenbrot die bessere Wahl. Am Ende wurde das Brot oft wieder eingeweicht und dann gegessen, zum Beispiel als Brotsuppe, die eine lange Tradition hat. Seinerzeit taten wilde Hefen ihre Arbeit. Heute gibt man die Mikroorganismen gezielt an den Teig. Allerdings, erforscht wurde die Wirkungsweise von Hefepilzen erst 1857 von Louis Pasteur mit dem neu erfundenen Mikroskop. Trotzdem bleibt die Funktionsweise der Hefe auch Bäckern der heutigen Zeit ein Mysterium, wie selbst in renommierten Großbäckereien zugegeben wird. Hefe ist launisch wie die Natur selbst. Oftmals liegt es schlicht am Wetter, ob eine bestimmte Brotsorte so perfekt gelingt wie am Vortag. Beim Pyramidenbau im alten Ägypten waren 35.000 Arbeiter beschäftigt. 10.000 Kornmalerinnen malten ständig Mehl nur für die Bauleute. Hunderte von Bäckereien entstanden, in denen bereits damals 30 verschiedene Brot- und Gebäcksorten angeboten wurden, meist aus Weizen, oftmals gewürzt oder mit Honig gesüßt. Beamte wurden mit Brot besoldet, wie Aufzeichnungen belegen. Deswegen nimmt man an, dass der tägliche Brotverzehr damals bei 700 Gramm am Tag lag. Es gab noch kein Geld. Bezahlt wurde in Naturalien und dann eben oft mit Getreide oder Brot. Im Ulmer Brotmuseum gibt es viele ägyptische Ausstellungsstücke, die unter anderem zeigen, dass den Gräbern Personal aus Ton beigegeben wurde, das dem Verstorbenen Brot backen sollte im Totenreich, wie Isabel Greschert erläutert. Wir haben hier Exponate aus Ägypten, hier eine sogenannte Dienerfigur, das ist eine Grabbeigabe. Und der Totenkult spielte ja eine große Rolle in der ägyptischen Kultur. Und diese Figur malt eben Korn auf so einem Stein mit wiederum einem anderen Läuferstein, der über den Grundstein drüber läuft. Und auf die Weise wurde im alten Ägypten gemahlen. Das war natürlich eine unglaubliche Knochenarbeit. Ja, wenn man 8 Stunden auf diese Weise malt, dann kriegt man am Ende 2 Kilo Mehl raus. Das Mahlen war Strafarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Verurteilte Verbrecher wurden zu dieser Arbeit verdonnert oder auch Sklaven. In Ägypten, Griechenland und Rom legte man den armen frühen Müllern eine Art Maulkorb an, damit sie vom Korn nicht essen konnten. Erst mit dem aufkommenden Christentum wurde Vieh zum Mahlen eingesetzt. Esel, Pferde und Rinder mussten in ständiger Runde die Mühle in Gang halten. Das Korn wurde zwischen einem feststehenden und einem rotierenden Stein zerrieben. Die ersten Wassermühlen kamen bereits vor 2000 Jahren auf. Durchgesetzt haben sie sich europaweit aber erst im Mittelalter. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dieser Spruch hat sich aus dem 13. Jahrhundert erhalten. Er war in einer Rechtsverordnung von 1220, dem sogenannten Sachsenspiegel, festgelegt worden, weil die Bauern wie die Bürger ihr Brot in der Regel selbst buken und also Kunden des Müllers waren. Die Müller damals hatten keinen guten Ruf, galten als bestechlich und haben wohl gegen einen kleinen Obolus bestimmte Mahlgäste bevorzugt. Daher wurde die demokratische Regel verfügt, wer zuerst kommt, ist zuerst dran. Auch der Anteil des Müllers für seine Arbeit war genau festgelegt. Er bekam in der Regel genau ein Sechzehntel des Korns. Der Bäckerberuf kam auf, allerdings zunächst nur in den Städten. Die Bäcker betrieben anfangs keine eigenen Öfen, sondern mussten sich an städtischen Backstuben abwechseln, aus Brandschutzgründen. Der Schriftsteller Oskar Maria Graf beschreibt, wie sein Vater, versehrter Heimkehrer aus dem Krieg von 1870-71, auf die Idee kam, eine Bäckerei am östlichen Starnberger See zu gründen. Oftmals saß er den ganzen Tag und die halbe Nacht in der niederen Stube, kramte in allen möglichen Papieren und machte irgendwelche Niederschriften. Deswegen gab es oft Streit zwischen seinem Vater und ihm, denn das Petroleum war rar und teuer. Max Graf, der Vater von Oskar Maria, hatte vor dem Krieg Bäcker gelernt, auch seine damals vorgeschriebenen Wanderjahre hinter sich gebracht, doch war ihm im Krieg in die Hand geschossen worden. Kein Meister hätte einen Gesellen mit einer körperlichen Einschränkung eingestellt. Daher waren neue Ideen gefragt und alte Hausrechte. Er erinnerte den Alten an die Bäckereigerechtsame, die auf dem Haus lag, wovon der selige Onkel manchmal gesprochen hatte. »Was willst du damit sagen?« fragte der Vater erstaunt. »Willst du eine Bäckerei anfangen? Ohne Werkzeug und Geld? Und wo ein jeder Bauer sein Brot selber backt?« Das Bezirksamt gibt die nötige Genehmigung, ein Freund einen Kredit, der Koch von König Ludwig II. Im nahegelegenen Schloss Berg bald Aufträge und die arme Bauernfamilie kommt, auch dank der vielen Sommerfrischler am Starnberger See, zu Geld. Die Generation des Bäckers Max Graf in Berg war die letzte, die den Teig noch von Hand kneten musste. Eine beträchtliche körperliche Herausforderung. Wie es weiterging, ist im Ulmer Brotmuseum ausgestellt. Wir haben hier eine Knetmaschine Anfang des 20. Jahrhunderts, also ein relativ altes Modell, aber im Prinzip funktionieren die heutigen Knetmaschinen auch noch so ähnlich. Das sieht man an dieser Maschine sehr gut, dass die Maschine zunächst mal natürlich versucht, die Handbewegung nachzuahmen. Ja, also diese beiden Knetarme sind tatsächlich wie Arme geformt. Und das waren die ersten Versuche natürlich, dass die Maschine möglichst so gut wie die Hand die Arbeit erledigt. Ausgestellt im Ulmer Museum sind auch etliche Bäckerhörner, mit denen der Nachbarschaft am Morgen der Verkaufsbeginn von Brot und Semmeln signalisiert wurde. Alle kennen ja dieses Kinderlied, Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Und der rief, indem er in das Bäckerhorn reinblies. Und er signalisierte damit zum einen, dass das Brot, was er gebacken hat, fertig war, konnte man kaufen. Und im Dorf haben viele Leute, weil sie keinen eigenen Backofen hatten, die Möglichkeit genutzt, die Abwärme des Bäckerofens auszunutzen und ihr eigenes Brot oder Kuchen zu bringen, damit es gebacken werden konnte. Vor allem im Mittelalter bereitete das sogenannte Mutterkorn ein großes Problem. Ein Pilz, der den Roggen befallen kann, aussieht wie ein Roggenkorn und eine Krankheit auslöst, die sich Ergotismus oder Antoniusfeuer nennt. Der Antoniterorden unterhielt im 15. Jahrhundert in ganz Europa 370 Spitäler, wo sich Erkrankte behandeln lassen konnten gegen Symptome wie Wahnvorstellungen, Erbrechen und Absterben der Finger und Zehen. In den 1980er Jahren wurde sogar in Deutschland noch ein Fall nachgewiesen. Die letzte große Massenvergiftung durch Mutterkorn ereignete sich in der Sowjetunion des Jahres 1926. 11.000 Menschen starben daran. Dieses Problem tauchte ausschließlich im nördlichen Europa auf, da der Roggen im heißen Süden nicht gedeiht. Mamele, Mamele, gib mir Brot, oder ich sterb Hungersnot. Als das Brot gebacken war, lag das Kind im Felsengrab. Die größte Geißel der Menschheit jedoch war der Hunger. In Europa kamen in der Hungersnot von 1315 bis 1317 5 Millionen Menschen um, weil sintflutartige Regenfälle die Kornernte von 3 Jahren vernichtete. Auch nach 1618 begannen schreckliche Hungerjahre. Millionen von Menschen starben an Hunger während des 30-jährigen Krieges und danach. Es klingt unglaublich, aber etwa 2 bis 3 Monate kann der erwachsene Mensch ohne Nahrung durchhalten, wenn er Wasser hat. Erst nach dieser langen Zeit kommt es zum Tod durch Hunger. Wer vorher gut gepolstert ist, hält länger durch. Auch Vitamine können das Leben länger erhalten. Die Menschen im Mittelalter waren sehr fromm und gottesfürchtig. Aufstände gegen den Adel, der auch während bitterster Hungerzeiten in Pomp und Pracht lebte, gab es nur wenige. Der liebe Gott, so die allgemeine Ansicht, hatte die guten Menschen eben belohnt mit entsprechender gesellschaftlicher Stellung und die Hungerleider nun mal bestraft für ihre Sünden. Die Natur kam von Gott, und wenn die verrückt spielte, dann war das eben Gottes Wille. Die Ulmer Museumsleiterin Isabel Greschert. Die Hungerjahre 1816-17, das war die letzte große vorindustrielle Hungersnot. Und der Grund war, dass 1815 ein Vulkan in Indonesien explodiert ist, kann man sagen. Und er hat gigantische Mengen an Staub in die Atmosphäre gewirbelt. Und das hat global Auswirkungen gehabt. Und unter anderem hier in Süddeutschland war der Sommer 1816 dann extrem kalt und nass. Das war schon absehbar im Frühjahr, dass die Ernte ganz schlecht ausfallen würde. Das war dann auch der Fall. Und das war eine richtig große Katastrophe für die Menschen. Die Gründe für diese Klimakatastrophe waren damals freilich unbekannt. Wieder musste der göttliche Wille herhalten. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählten Forscher dann 1 und 1 zusammen und klärten die Ursache. Die Hungersnot vor 200 Jahren zog dann auch eine riesige Auswanderungswelle nach sich. Wie viele Europäer es vorwiegend in die USA zog, ist nirgendwo registriert. Vom Hunger blieben sicher auch dort nicht alle verschont, doch immerhin von den Ungerechtigkeiten der Standesgesellschaften hierzulande. Auch die Kriegstreiberei des Adels in Europa dürften viele Auswanderer satt gehabt haben. Durch Kriege sind auch Missernten entstanden, weil zum Beispiel die Menschen, die in Krieg ziehen mussten, nicht gleichzeitig ihre Felder bestellen konnten. Oder weil Felder und Ernten zerstört worden sind im Krieg. Also das ist so ein Thema, das haben wir ja bis heute. Heute übrigens sind die Hungersnöte oder Hunger auf der Welt nicht mehr in erster Linie durch schlechtes Wetter oder Natureinflüsse verursacht, sondern im Wesentlichen durch Kriege. Heute treibt der Hunger viele Menschen aus Kriegsgebieten nach Europa. Zu Unrecht ist die Rede von Wirtschaftsflüchtlingen, wenn die Hungersnot ein Land erreicht hat. Hunger wurde im Krieg immer wieder als Waffe eingesetzt, indem man versucht hat, Städte auszuhungern oder überhaupt Bevölkerung auszuhungern und damit mürbe zu machen und zum Kapitulieren zu bewegen. Beispiel ist jetzt hier Leningrad 41 bis 44. Aber wir kennen das auch in Syrien zum Beispiel, ist Hunger als Waffe eingesetzt worden im Bürgerkrieg. Und das ist eigentlich überhaupt kein neues Phänomen, das hat es schon immer gegeben. Aber es ist natürlich etwas, was uns empört. Brot und Hunger schließen einander aus und bilden doch ein schicksalhaftes Paar. Das Ulmer Brotmuseum hat ein paar Plakate der Hilfsorganisationen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts aufgehängt, die Isabel Greschert erläutert. Biafra ist so in vielen Gedächtnissen noch. Das war die erste große Hungersnot, die hier richtig breit durch die Medien gegangen ist. Mit diesen Bildern auch, die verhungernden Kinder von Biafra, war eben dieser Titel auch des Sternmagazins. Diese lebenden Skelette quasi, ne? Die in der Zeit ganz breit publik waren. Und diese Bilder, die sind letztlich dann auch in den 60er Jahren eingesetzt worden von Hilfsorganisationen wie Miseria und Brot für die Welt, um die Menschen zu animieren, zu spenden, um die Situation verbessern zu können, um Menschen Nahrung zu bringen. Das ist so eine Strategie. die sieht man heute nicht mehr. Denn heute würde man sagen, das verletzt die Würde dieser Menschen. Die Politik ringt um Programme, wie der Hunger in der Welt vermieden werden könnte. Natürlich im Rahmen der Entwicklungs-, aber auch der Einwanderungspolitik. Viele fatale Fehler wurden hier begangen. Zuvorderst hat man die lokalen Strukturen vernichtet durch unbedachte Hilfslieferungen zum falschen Zeitpunkt. In der allerbesten Absicht haben die Hilfsorganisationen manchmal die Wirtschaft, zum Beispiel in Afrika, zerstört. In Europa hingegen ist nicht der Hunger das brennende Problem. Ganz im Gegenteil. Mehr als die Hälfte der Europäer hat Übergewicht. Die Deutschen befinden sich ganz oben auf der Skala. Der Grund? Die Menschen bewegen sich zu wenig und essen zu viele Energie-, also kalorienreiche Lebensmittel. In Deutschland werden derzeit 80 Kilo Brot verzehrt pro Person und Jahr, neben 60 Kilo Fleisch. Die Qualität dieser Lebensmittel lässt allerdings mitunter zu wünschen übrig. Fleisch aus Massentierhaltung und Brot aus Fabriken garantieren zwar die Üppigkeit der Tafel, doch ob all die hierfür erforderliche Chemie der Gesundheit dient, ist zweifelhaft. Selbst der Bäcker an der Ecke arbeitet heute in der Regel mit fertigen industriellen Backmischungen. Diese enthalten Enzyme, Emulgatoren und Ascorbinsäure. Der Verkäufer muss laut Gesetz Auskunft geben über diese Inhaltsstoffe. Nachfragen allerdings wird nur, wer erwiesenermaßen gegen einen dieser Zusätze allergisch ist. So befinden wir uns in einer neuen Phase von Brot und Not. Mitten im Schlaraffenland keimt der Verdacht auf, dass der Überfluss an Billignahrungsmitteln den Menschen zwar satt, aber krank machen kann. Und sogar diesem düsteren Gedanken muss man sich stellen. Sollte es hierzulande nochmal zu einem Krieg kommen, woher nehmen wir dann das Brot? Wird der Bäcker um die Ecke dann so einfach wieder Mehl, Wasser und Hefe zusammenkneten, um uns zu versorgen? Oder versuchen wir dann, mit den paar verbliebenen Bauern in der Nähe in Kontakt zu treten? Eines wird auf jeden Fall nicht mehr klappen. Zu Demeter beten, sie möge noch einmal ihren Helfer Triptolemus mit seinem Drachenwagen voller Getreide schicken. Not und Brot. Renate Wehrisch hat die Geschichte des Backens erzählt. Ein Geschichtspodcast von Radio Wissen. Gesprochen haben Ditte Farrigan, Thomas Birnstiel und Andreas Neumann. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Axel Vostri. Redaktion Thomas Morawetz.